Ja, aber genau so muss funktionieren. Genau so muss gehen. Voll geil Du ist. kriegst es Ich habe schon genau voll zugeschaut. hergeschnitten. Ich weiß zwar noch nicht, Also was wir mit kurz. der Podcast-Spur machen können, aber es ist schon ziemlich geil. So.